Erster für den Musikmeister. Ein Psalm von David. Ein Lied. Zweiter Gott, wir loben dich auf dem Berg Zion. Wir erfüllen unsere Versprechen an dich. Dritter, du hörst unsere Gebete. Alle Menschen kommen zu dir. Vierter, meine Sünden waren zu groß für mich. Aber du vergibst unsere Fehler. Fünfter, es ist gut für den, den du wählst. Er darf in deinem Haus wohnen. Dort bekommen wir Gutes aus deinem heiligen Tempel. Sechster, du antwortest uns mit großen Taten. Du bist gerecht, Gott. Du bist unsere Hilfe. Du gibst Hoffnung für alle Menschen auf der Erde und auf dem Meer. Siebter, du machst die Berge stark mit deiner Kraft. Du bist sehr mächtig. Achter, du beruhigst das laute Meer. Du beruhigst die Wellen. Du beruhigst auch die lauten Völker. Neunter, die Menschen auf der ganzen Welt haben Respekt vor dir. Du machst die Länder im Osten und Westen froh. Zehnter, du besuchst das Land und gibst ihm Wasser. Du machst es reich mit viel Wasser. Du sorgst für Getreide. So bereitest du das Land vor. Elfter, du gibst den Feldern Wasser. Du machst die Erde locker. Du machst sie weich mit Regen. Du segnest die Pflanzen. Zwölfter, du machst das Jahr gut mit deiner Freundlichkeit. Deine Wege sind voll von guten Dingen. Dreizehnter, die Weiden in der Steppe sind feucht. Die Hügel sind voller Freude. Vierzehnter, die Felder sind voll mit Schafherden. Die Täler sind voll mit Getreide. Sie rufen einander zu und singen.